Heute mit Pastor Joseph Prince. Halleluja. Halleluja. Wir loben Jesus, unseren Herrn. Wir beten ihn an und ehren ihn. Danke, Herr. Thank you, Lord. Amen. Unser wunderbarer Hirte. Er weiß genau, was du gerade durchmachst. Er kennt die Gedanken in deinem Kopf. Er kennt die heimlichen Kämpfe, die du in den stillen Momenten erlebst. Depressionen, Entmutigungen. Er weiß alles darüber. Er kennt sogar die Dinge, über die du nicht einmal mit deinem Ehepartner sprichst. Er weiß alles. Und ich möchte, dass du weißt, dass er dich liebt. Er liebt dich. Also möchte er, dass du in seiner Gegenwart ruhst, während du dich von ihm beschenken lässt. Erinnere dich, letzte Woche haben wir gelernt, dass er der ewige Diener sein möchte. Amen. Wir können ihm nicht gut dienen, wenn wir nicht zuerst von ihm empfangen. Tatsächlich ist es die Essenz der Demut, zu erkennen, dass wir nichts haben, außer dem, was wir von oben erhalten. Eines Tages, als die Jünger von Johannes dem Täufer sahen, wie unser Herr Jesus in Erscheinung trat, sagten sie zu ihrem Meister, ihrem Rabbi Johannes: Schau, viele Menschen folgen ihm jetzt. Siehst du, Scharen verlassen uns und schließen sich diesem Rabbi aus Nazareth an. Ich liebe die Antwort von Johannes dem Täufer. Er sagte, er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Und dann sagte er, ein Mensch kann nichts empfangen, es sei denn, es wird ihm von oben gegeben. Hört ihr? Ein Mensch kann nichts empfangen, es sei denn, es wird ihm von oben gegeben. Also musst du nicht neidisch auf andere Menschen in der Gemeinde sein oder was auch immer. Reagiere einfach mit Lobpreis und sage, ein Mensch kann nichts empfangen, es sei denn, es wird ihm von oben gegeben. Und wenn es ihm gegeben wird, kann Gott es auch mir geben. Also ich möchte, dass ihr wisst, dass in den letzten Wochen eine erstaunliche Bewegung Gottes stattgefunden hat. Gott hat Menschen berührt, Menschen geheilt. Wir erhalten allerlei Erlebnisberichte. Wir hören davon an den verschiedenen Orten und auch von Leuten, die uns über das Fernsehen zusehen. Es ist wichtig, dass ihr versteht, dass die Salbung Gottes zeitlos ist. Ich danke Gott für alle Heilungsmittel, die er uns gegeben hat. Ob durch das Abendmahl oder durch die Gaben der Heilungen. Aber ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr auch für Kranke beten könnt. Ihr könnt ihnen die Hände auflegen und sie werden gesund. Und alle sagen Amen. Wisst ihr, wenn wir auf die weltweite Gemeinde Gottes schauen, scheint es, als sei eine subtile Waffe des Feindes auf den Leib Christi gerichtet. Besonders mehr denn je gegen die Prediger, Pastoren, Leiter, Evangelisten, Apostel, gegen Leute, die wirklich ihr Herz für die Menschen ausschütten. Sie verkünden Jesus. Der Teufel scheint diese Waffe der Entmutigung und Depression zu bringen. Einige von euch warten auch auf Ergebnisse in einem bestimmten Bereich eures Lebens und ihr fragt euch, wie lange noch, Herr? Genau wie David, der den Herrn fragte, wie lange noch, o Herr? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Sind all seine Barmherzigkeiten verschwunden? Sagt er in den Psalmen. Viele von euch fühlen sich so. Ihr fragt, wann, Herr? Warum passiert das nicht bei mir? Warum erlebe ich, dass so viele gute Dinge anderen widerfahren, aber nicht mir? Wann kommt meine Zeit, Herr? Diese Gedanken können manchmal sogar zu harten und bitteren Gedanken gegenüber Gott werden. Aber du solltest wissen, Gott kümmert sich um dich, er liebt dich, er kennt sogar die Anzahl der Haare auf deinem Kopf, er weiß genau, was du durchmachst. Und er fällt nicht von seinem Thron, nur weil du solche Gedanken hast. Er liebt dich. Ich glaube, dass er mir eine Botschaft gegeben hat, die dich befreien wird. Sie wird dir helfen. Betrachten wir die Geschichte von Elia. Jakobus erzählt uns im 5. Kapitel seines Briefes, dass Elia ein Mensch von gleicher Art wie wir war. In einer Bibelübersetzung steht, er war ein Mann gleicher Leidenschaften. Das gefällt mir, ein Mann gleicher Leidenschaften. Ein Mensch wie wir. Er saß dort, wo du sitzt, er fühlte, was du fühlst, er hatte die gleichen Kämpfe, die auch wir haben. Bevor du ihn also nur als den großen Mann siehst, der Feuer vom Himmel rief, was er tat, denke daran, dass er ein Mensch mit einer Natur wie unserer war. Er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Hier zeigt uns der Heilige Geist, dass dieser Mann betete und Ergebnisse erzielte, obwohl er eine Natur wie unsere hatte. Oft bekommen wir den Eindruck, dass man in Zeiten der Niedergeschlagenheit und Depression nicht beten kann, weil Gott das Gebet angeblich nicht erhören würde. Aber ich bin hier, um dir zu sagen, dass die Geschichte von Elia in der Bibel uns lehrt, dass Gott sogar einen Menschen in Depression gebrauchen kann. Es ist nicht das Ende. Hör gut zu. Gott hat eine strahlende Zukunft für dich. Aber gehen wir Elias Geschichte mal von Anfang an durch. Ich liebe die Art und Weise, wie er auf die Bühne der Geschichte trat. Also, Ahab, der König von Israel, regierte zu einer Zeit, als Israel in 2 Königreiche geteilt war. Das nördliche Königreich war das Königreich Israel. Der Süden war das Königreich Juda. Nach einem großen Fehler von Salomos Sohn kam es zur Spaltung. 10 Stämme folgten dem Königreich Israel. 2 Stämme, Juda und Benjamin, waren in der Stadt Jerusalem. So war das Königreich zu dieser Zeit geteilt. Das nördliche Königreich hatte seinen eigenen König. Wenn du also die Bibel liest, musst du darauf achten, ob es der König von Juda oder der König von Israel ist. Die Könige von Israel waren gewöhnlich schlechte, böse Könige. Sie beteten Götzen an. Sie lehnten den Gott Jahwe ab. Während die meisten Könige des südlichen Königreichs gottesfürchtige, gerechte Könige waren. In dieser Geschichte geht es also um König Ahab, den König von Israel. Er war ein böser König, aber seine Bosheit rührte von seiner Liebe zu sündigen Vergnügungen her. Er liebte es, zu essen und zu trinken. Es war ihm tatsächlich egal, ob die Menschen zu dieser Zeit Baal anbeteten oder nicht, oder ob sie Jahwe anbeteten, solange sein Magen voll war. Ein solcher König war er. Seine Frau jedoch war wahrhaft böse, da sie aktiv die Anbetung Baals förderte, die Kindesopfer und allerlei Unmoral verlangte. Sie vernichtete viele der wahren Propheten des Herrn. Sie ist die Frau von König Ahab. Setzt man diese beiden zusammen, ergibt sich eine Explosion von Unmoral. Und Schmutz und Dunkel herrschten im Königreich Israel. Zu jener Zeit beteten sie Baal um Regen an. So kann man die Dürre verstehen. Gott machte Baal wirkungslos. In diesem düsteren Szenario tritt dieser Mann mit einem Ledergürtel auf. Ein behaarter Mann. Sein Name war Elia. Elia aus Tischbe. Elia machte reinen Tisch. Er stauchte die Bewohner von Gilead so richtig zusammen. Er sagte zu Ahab, Ahabs Name übrigens bedeutet Liebe, also Ahav. König Ahav. King Ahav. I'm the king of love. Ich bin der König der Liebe. Meine Frau ist Isebel, eine böse Frau. So bekommt man 2 zum Preis von 1 in diesem Königreich Israel. Inmitten dessen tritt Elia auf und sagt, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Das liebe ich, vor dessen Angesicht ich stehe. Er ist sich der Gegenwart des Herrn bewusst, selbst wenn er vor Königen steht. Er sagte nicht, vor dir stehe ich, König. Er sagte, vor Gott stehe ich, dem Gott Israels. Es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Dann trat es ein. Die Dürre begann und hielt 3,5 Jahre an. Gott ist immer barmherzig. Gott wirkt üblicherweise in 7er-Zyklen, aber hier sehen wir 3,5. Das ist genau die Hälfte. Gott ist immer barmherzig. Als Gott David im Alten Testament eine Wahl der Züchtigung gab, wählte David eine, die Gott daraufhin noch verkürzte und weniger als 1 Tag anhalten ließ. Gottes Herz neigt nicht zum Gericht, aber er muss richten, weil er der Richter der ganzen Erde ist. Aber selbst wenn seine Hände richten, ist sein Herz voller Liebe. Amen. Manche sagen, Pastor Prince betont den Zorn Gottes nicht genug. Nein, ihr hört meine Predigt nicht richtig, okay? Sonst würdet ihr das nicht sagen. Ich spreche vom Zorn Gottes, vom Gericht Gottes. Aber ihr habt recht, wenn ihr sagt, dass ich es nicht betone. Warum? Ich habe mich dieser Herausforderung schon vor vielen Jahren gestellt. Ich habe versprochen, und ich habe vergessen, ob es 50 oder 100 Dollar waren, jedem einen Preis zu geben, der in der Bibel den Ausdruck Gott reich an Zorn finden kann, reich an Wut. Aber ich kann euch zeigen, Gott reich an Gnade. Gott reich an Barmherzigkeit. Gott überreich an Barmherzigkeit. Und ihr sagt mir, ich soll Gnade und Barmherzigkeit nicht betonen? Doch, liebe Leute, Gott hat Zorn, ja, aber es ist nicht sein Wesen. Er ist Liebe. Hört ihr? Gott hat Zorn, aber er ist nicht reich daran. Jesaja drückt es so aus: Wenn Gott ein Urteil fällt, wenn Gott zornig ist, wird es sein fremdartiges Werk genannt. Gottes Gericht ist sein fremdartiges Werk. Also vergesst nicht, heute konzentrieren wir uns nicht mehr auf seinen Zorn. Denn die Gnade ist erschienen. Hat Gott Zorn? Ja. Ist er reich daran? Nein. Liegt es ihm am Herzen? Nein. Selbst wenn ich meinen Sohn strafen muss, ist mein Herz voller Barmherzigkeit für ihn. Manchmal muss ich es tun. Aber selbst wenn ich erzieherische Maßnahmen ergreifen muss, sorge ich immer dafür, dass er weiß, dass ich ihn liebe, dass ich es tun musste. Denn unser Herz ist nicht auf das Urteil ausgerichtet. Unser Herz liegt nicht im Zorn. Man kann ein Kind strafen, ohne dass das Herz dabei ist. Die Bibel sagt, Gott übt Gerechtigkeit aus, aber er liebt Barmherzigkeit. Das will er auch von seinem Volk. Manchmal erfordert es Gerechtigkeit. Man muss Gerechtigkeit ausüben. Aber unser Herz liebt immer die Barmherzigkeit. So sagte auch Elia, es wird nicht einmal Tau geben. Nicht nur keinen Regen, sondern auch keinen Tau. Kein Tau und kein Regen. Es sei denn, dass ich es sage. Und das Wort des Herrn erging an ihn folgendermaßen. Geh fort von hier und wende dich nach Osten. Jetzt versteht ihr, oder? Ich habe euch gerade gesagt, dass Ahab und Isebel die Nation dazu geführt haben, Baal anzubeten. Baal ist der Gott des Donners, der Gott des Regens. Dieser Gott sollte ihre Felder segnen, aber stattdessen demonstrierte Gott, dass Baal inmitten dieser Hungersnot nichts ausrichten konnte. Aber dann sprach Gott zu seinem Diener und sagte, verbirg dich am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. Es gibt immer einen Ort, den Gott für dich hat. Wenn du dorthin gehst, werden die Versorgungen da sein, sogar übernatürliche Versorgungen. Vielleicht sagt Gott dir, du sollst dorthin gehen, aber du möchtest, dass Gott es hier tut. Doch Gott hat zu dir gesprochen, geh dorthin, dort ist deine Versorgung. Ich kann euch nicht sagen, wo euer dort ist, ihr müsst Gott fragen, wo euer dort ist. Manchmal bedeutet Gottes dort für euch zu bleiben, denn das ist euer dort, denn dort wird er euch versorgen. Die Bibel erzählt weiter, und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend, und er trank aus dem Bach. Das ist sehr interessant, denn für die Juden war ein Rabe ein unreines Tier, ein unreiner Vogel, während Tauben als reine Vögel gelten. Die Tatsache, dass Gott Raben sandte, um Elia zu versorgen, zeigt, dass Gottes Herz darauf ausgerichtet war, über die Grenzen des Judentums hinauszureichen, über die auserwählte und bevorzugte Nation Israel hinaus und sich auch den Heiden zuzuwenden. Die Raben brachten ihm Brot und Fleisch, und Wasser wurde ihm durch den Bach Krit bereitgestellt. Einen Bach, einen Fluss, aus dem er das erfrischende Wasser trinken konnte. So erhielt er morgens und abends je eine Mahlzeit. Hier sehe ich ein Prinzip, das meine Frau und ich schon seit vielen Jahren befolgen. Wir versuchen nur zwei Mahlzeiten am Tag zu essen. Ich denke, das ist ein biblisches Prinzip. Ob man es Frühstück, Mittag oder Abendessen nennt, ist dabei egal. Man isst eine kräftige Mahlzeit und dann isst man nichts mehr, bis zum Abendessen oder Abendbrot, wie man es nennen will. Das ist die Hauptmahlzeit und ich sage euch, es ist wirklich ein Segen, weil euer Magen nicht ständig voll ist. Ihr kennt das träge Gefühl nach dem Mittagessen, wenn ihr zurück an die Arbeit geht und euch an euren Schreibtisch setzt. Am liebsten wollt ihr euch schlafen legen, nicht wahr? Weil all euer Blut in euren Bauch gewandert ist. Amen. Weniger zu essen, also zwei Mahlzeiten am Tag, ist mehr als genug, glaubt mir. Amen. Aber seid nicht dogmatisch darin. Hin und wieder essen meine Frau und ich etwas dazwischen. Ich selbst nasche auch ein wenig. Manchmal sehe ich etwas, das mir gefällt, und nehme es. Vielleicht erwischt ihr mich dabei. Also kommt nicht und fragt mich, ob dies meine erste oder zweite Mahlzeit ist, wenn ihr mich in einem Café seht. Ich liebe hainanesischen Kaffee. Und ihr seht mich, wie ich geröstetes Brot esse. Urteilt nicht, okay? Ich halte das als eine Faustregel, aber es gibt nichts Dogmatisches daran. Aber in der Bibel sehe ich, dass sogar in der Wüste Gott den Israeliten morgens und abends Manna gab. Zwei Mahlzeiten am Tag. Ziemlich gut. Ich denke, Gottes Ratschläge zu befolgen ist wirklich gut. Es befreit euer Blut, sich wirklich um Dinge zu kümmern, Abfallstoffe zu eliminieren oder euer Immunsystem zu stärken, weil euer Magen nicht ständig Aufmerksamkeit fordert. Wisst ihr, was ich meine? Das sage ich alles, um euch auf die nächsten 3 Stunden dieser Predigt vorzubereiten. Über euer Mittagessen hinaus. Also brachten die Raben ihm Brot und er trank aus dem Bach. Es geschah aber nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Nur weil euer Dienstbereich oder Arbeitsbereich austrocknet, bedeutet das nicht, dass Gott euch dort nicht ursprünglich hingeführt hat. Manchmal gibt es bei Dingen, zu denen Gott uns ruft, eine bestimmte Zeit. Und dann trocknet es aus. Das gilt allerdings nicht für die Ehe. Ich wiederhole, es gilt nicht für die Ehe. Ich gebe euch noch eine Chance, Amen zu sagen. Dies gilt nicht für die Ehe. Oh, Pastor Gabriel, du hast nicht Amen gesagt. Ich habe keinen Amen von dir gehört. Kamera, bitte auf Pastor Gabriel. Amen? Okay, aus irgendeinem Grund. Okay, gut. Wo ist seine Frau? Okay. Jedenfalls gibt es Zeiten in unserem Leben, in denen Gott uns beauftragt, etwas zu tun, und dann trocknet es sozusagen aus. So wurde ich in den vollzeitlichen Dienst gerufen. Ich war erfolgreich, bis Gott alles an meinem Arbeitsplatz austrocknen ließ und mich in den vollzeitlichen Dienst rief. Viele von euch haben das Zeugnis gehört. Ich will es hier nicht wiederholen, aber Gott kann etwas austrocknen lassen. Das bedeutet nicht, dass es der Teufel ist und auch nicht, dass der Ort ursprünglich nicht von Gott war. Denn Gott hat ihm gesagt, er solle dorthin gehen. Aber jetzt hat Gott etwas anderes im Sinn für ihn. Es geschah aber nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete. Da erging das Wort des Herrn an ihn folgendermaßen: Mache dich auf und geh nach Zarpat, das bei Zidon liegt, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Jetzt gibt es ein neues dort. Diese Frau und diese Geschichte wurden von Jesus in der Synagoge von Nazareth zitiert, als die Leute ihn herausforderten. Er zitierte dieses Beispiel, dass es zwar viele Witwen im Land Israel zu jener Zeit gab, aber Gott sandte Elia nicht zu einer von ihnen, sondern zu einer heidnischen Witwe. Und dieses Gebiet von Sidon ist der nördliche Teil Israels, dort, wo Jesus der syrophönizischen Frau begegnete. Es ist der nördlichste Teil, den man damals erreichen konnte. Dort war also die Witwe, und er kam zu ihr. Bedenkt, Gott sagt, ich habe einer Witwe geboten. Offensichtlich hat die Witwe von Gott gehört, dass ein Mann Gottes kommt und sie ihn versorgen muss. Aber was geschah als nächstes? Elia kam an, und sie sammelte gerade ein Bündel Holz. Elia sagte, gib mir etwas zu essen. Und sie antwortete, mein Sohn und ich haben nur noch ein bisschen Mehl übrig, das ist alles, was uns bleibt, und wir werden unser letztes Brot backen, und dann werden wir es essen und sterben. Daraufhin, als wahrer Mann Gottes, sagte er, das sagt jeder Mann Gottes, keine Sorge, gib mir zuerst etwas zu essen. Das sagte er. Er sagte, keine Sorge, fürchte dich nicht, bring mir das Brot. Also brachte sie das Brot und gab es dem Mann Gottes. Und weiter heißt es, und sie ging hin und machte es so, wie Elia gesagt hatte. Und er aß, und sie auch, samt ihrem Haus, viele Tage lang. Das ist eine lange Zeit. Ich glaube, es waren 3,5 Jahre. Sie aßen viele Tage lang. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug wurde nicht weniger, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Man verliert nie, wenn man dem Herrn gibt. Man verliert wirklich nie, preist den Herrn. Wisst ihr, Gott sandte ihn dorthin, weil Gott diese Frau segnen wollte. Gott denkt über die Bedürfnisse Elias hinaus. Wenn Gott uns irgendwo hinsendet, dann nicht nur, um uns zu segnen. Er möchte auch die Menschen dort segnen. Wunderschön. Ich gehe etwas schneller vor, denn ich möchte zum Kern dessen kommen, was Gott heute für uns bereithält. Ein spezielles Rhema-Wort, nur für euch. Es ist von Gott selbst vorbereitet, handgemacht. Und das wunderbare Geschenk darin wird euch von Depression, Entmutigung und den Fesseln des Feindes befreien. Dazu möchte ich gleich kommen. Ich habe das hier wegen der Zeitknappheit nicht niedergeschrieben. Aber in diesem Haushalt geschah Folgendes. Etwa ein Jahr verging. Sie hatte einen Sohn und dieser Sohn starb. Dann ging sie zu Elia. Sie sagte, Mann Gottes, bist du gekommen, um mich an meine Sünde zu erinnern? Offensichtlich hatte diese Frau früher gesündigt. Und im Moment des Todes ihres Sohnes dachte sie, er sei gekommen, um sie an ihre Sünde zu erinnern. Menschen erwarten so schnell ein furchterregendes Urteil. Aber das war nicht der Grund. Und wie ihr aus der Geschichte wisst, wenn ihr sie gelesen habt, benutzte Gott Elia, um das Kind von den Toten auferstehen zu lassen. Erstaunlich. Dann kam die Zeit, dass die Hungersnot enden sollte. Gott ist barmherzig. Aber erst sprach er zu Elia. Und es geschah nach vielen Tagen im 3. Jahr, da erging das Wort des Herrn an Elia. Geh hin, zeige dich Ahab, und ich will es regnen lassen auf den Erdboden. Warum muss das sein? Ich meine, Elia versteckte sich doch. Warum muss er sich Ahab zeigen? Nun, Gott weiß, dass wenn er den Regen sendet und der Mann Gottes nicht erscheint, der gesamte Haushalt Ahabs vielleicht denken könnte, es seien ihre Baals-Propheten, die sie angebetet haben. Sie könnten glauben, es sei Baal, der auf ihre Gebete antwortet. Deshalb muss der Mann Gottes auftreten und erklären, dass durch sein Wort die Hungersnot kam und durch sein Wort es wieder regnen wird. So werden sie erkennen, dass nur ein Gott die Natur beherrscht. Amen, Leute. Das ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Geh hin, zeige dich Ahab, und ich will es regnen lassen auf den Erdboden. Und was dann geschah, war, dass Elia zugleich eine Herausforderung aussprach. Er sagte, wisst ihr was? Ruft eure Propheten zusammen. Es waren 450 Propheten Baals. Trefft mich am Berg Karmel. Wie viele von euch waren schon am Berg Karmel? Viele von euch waren in Israel. Einige von euch waren am Berg Karmel, ohne es zu wissen. Am nächsten Tag wart ihr schon wieder woanders. Der Berg Karmel ist der Ort, an dem Elia Feuer vom Himmel herabrief. Er forderte also die Propheten Baals heraus. Er sagte, versammelt eure Propheten und bringt das Volk Israel zusammen und trefft mich auf dem Berg Karmel. Wir werden Gott bitten, durch Feuer zu antworten. Wenn Gott Gott ist, wird er durch Feuer antworten. Ihr Propheten Baals, ruft zuerst eure Götter an. Wenn euer Gott Gott ist, wird er durch Feuer antworten. Wenn er es nicht tut, und dann, wenn ich bete und mein Gott durch Feuer antwortet, dann ist er der Herr. Wie lange noch, Israel, wollt ihr zwischen zwei Meinungen hin und her schwanken? Wenn Baal Gott ist, dann folgt ihm. Wenn der Herr Jahwe Gott ist, dann folgt ihm. Schwankt nicht. Mischt nicht etwas von der Welt mit etwas von der Kirche und etwas von Christus. Ihr könnt es nicht so halbherzig machen. Dann seid ihr keinem von Nutzen. Dann seid ihr in keinem Bereich zufrieden. Also entscheidet euch. Wenn ihr diesen Weg gehen wollt, dann konsequent. Wenn ihr Gott folgen wollt, dann folgt ihm ganz.